Finanzpolitik. Das aufgrund der expansiven Geldpolitik weltweit über viele Jahre sehr niedrige Zinsniveau hat einerseits die Staatshaushalte entlastet, andererseits aber die Neigung zur Verschuldung weiter erhöht, weil sie ja so billig war. Heute erscheint für viele Staatshaushalte ein Zinsniveau als existenzbedrohend, das vor 20 Jahren noch ganz normal war. Der Keim der gegenwärtigen Staatsschuldenkrise liegt deshalb auch in der lockeren Geldpolitik. Es ist in diesem Zusammenhang überaus bedenklich, dass mehr und mehr Notenbanken versuchen, die Folgen der Krise durch Ankauf von Staatsanleihen zu bekämpfen, also durch die Bedienung der Notenpresse, um auf diese Weise die Kosten von Staatsverschuldung weiterhin künstlich niedrig zu halten und die Wirtschaft durch niedrige Zinsen und höhere Inflationsraten anzuregen. Gerold Braunberger spricht in diesem Zusammenhang vom intellektuellen Bankrott, den die seit zwei Jahrzehnten herrschende und unter amerikanischer Führung stehende makroökonomische Lehre in der Finanzkrise erlitten hat. Die Weltfinanzkrise hat die Strukturprobleme von Staatshaushalten in vielen entwickelten Ländern teils offengelegt, teils verschärft. Wo die Krise Wachstum und Beschäftigung kostete, schlug sie sich natürlich auch in Mindereinnahmen des Staates aus Steuern und Abgaben und Mehrausgaben für Arbeitslosigkeit und Konjunkturprogramme nieder. Große Kosten für Bankenrettungsprogramme kamen in vielen Ländern hinzu. So war es kein Wunder, dass Defizitquoten und Schuldenstandsquoten in vielen Ländern nach oben sprangen. Wie in Kapitel 3 bereits näher ausgeführt, ist es aber ein großer Unterschied, ob Staatsverschuldung ganz oder überwiegend aus dem internen Sparaufkommen einer Volkswirtschaft finanziert wird oder zum großen Teil durch Kapitalimport finanziert werden muss. Bei solchen Ländern gehen Haushaltsdefizit und Leistungsbilanzdefizit Hand in Hand und sie sind die eigentlichen Problemfälle. Die Schwierigkeiten dieser Länder rühren an den strukturellen Kern der Weltfinanzkrise, die ja bei der geldpolitisch expansiven Wirkung der Finanzierung des hartnäckigen amerikanischen Leistungsbilanzdefizits ihren Ausgang nahm. Der Gouverneur der britischen Notenbank, Mervyn King, schlägt die Brücke zwischen diesem strukturellen Kern der Weltfinanzkrise, der Geldpolitik und der Finanzpolitik. From the very beginning of the global crisis, there has been a reluctance by governments to face up to the underlying solvency problems generated by apparently unending trade deficits with no mechanisms, whether flexible exchange rates or other means, for correcting these disequilibria. Für die Euro-Länder mit Leistungsbilanzdefiziten wird dieses Problem noch dadurch verschärft, dass sie nicht auf Notenbankkredit zurückgreifen können. Die amerikanischen Ökonomen Carmen Reinhart und Kenneth Rogoff veröffentlichten 2009 quasi das Buch zur Krise, in dem sie zeigten, dass exzessive Schuldenanhäufung jedweder Art von Staaten, von Banken, von Unternehmen oder Verbrauchern größere systemische Risiken mit sich brachte, als während des Booms vorstellbar schien. Wenn Staatshaushalte über ihre Verhältnisse lebten, war das aus dieser Sicht Teil eines allgemeinen Problems, das aber regelmäßig umso schärfer wurde, je mehr die Staatsschuld extern finanziert wurde. Reinhart und Rogoff zeigen in ihrer profunden empirischen Studie, die sich über 800 Jahre und 68 Länder erstreckt, dass die großen staatlichen Finanzkrisen immer Hand in Hand gehen mit einer vorlaufenden Kredit- und Vermögensblase, wobei der Immobiliensektor eine besondere Rolle spielt. Und sie arbeiten die Bedeutung einer international abgestimmten Regulierung und eines verbesserten statistischen Frühwarnsystems heraus, das die Kredit- und Preisdaten der unterschiedlichsten Bereiche simultan erfasst. Darauf mag man hoffen oder auch nicht. Deutlich wird bei Reinhart und Rogoff, dass jede Form von Krise schon irgendwann einmal dagewesen ist und sich auch irgendwann wiederholen wird. Als Vorbeugung gegen eine Finanzkrise hilft wohl am meisten zu Hause, im Bereich der eigenen Zuständigkeiten, wachsam zu sein. So hätten der amerikanische Staat und die amerikanische Notenbank die heimatlichen Fehlentwicklungen erkennen können und erkennen müssen, wenn sie dieses wirklich gewollt hätten. Und am anderen Ende der Skala gilt dies natürlich auch für Griechenland.